Um die Symbolik der germanischen Burg besser begreifen zu können, muss man verstehen, dass sie der Versuch ist, das hyperboreische Thule wieder zu errichten, das unsichtbar und uneinnehmbar durch ein goldenes Band gemacht wurde. Es ist eine von den Vorfahren überlieferte Erinnerung. Schon Poseidon verwandelte Paradesha in eine Burg, sie mit einem schützenden Graben, einem Band umgebend. Auch Hitlers Steinhaus auf dem Gipfel eines Berges in Berchtesgaden gehört zu dieser Symbolik der hohen Erde. Valhalla ist der Saal der Helden, bewohnt von den Walküren und ihren Kriegern in der Burg Wotans, der Asenburg, Himmelsburg. Die Burg des Thor, der Sohn Wotans, der Gott des blitzschleudernden Hammers, Blitzhammer, hieß Trutheim. Blitzkrieg ist der Krieg Hitlers, in Wahrheit der Krieg des Thor. Wenn wir nicht danach trachten, in diese hyperboreische Symbolik einzudringen, die in dieser verjudenden Welt des dunkelsten Zeitalters völlig unbekannt ist, wird man nichts von dem verstehen, was der esoterische Hitlerismus war und noch ist, von diesem Wunder, das plötzlich vor unseren Augen ausbrach, wie ein Blitz des Gottes Thor, und das ausgelöscht werden könnte, ohne dass wir etwas gewahr würden, noch einen Verdacht hegten. Wir wissen jedoch, dass das Verständnis dafür nicht bei allen vorhanden sein kann. Es ist für die Helden da, die noch die Göttlichkeit und die Unsterblichkeit anstreben. Für diese wenigen bringen wir das Opfer, dieses Buch zu schreiben und zu versuchen, die Profile einer im Dunst der Jahrhunderte im Nebel verschwundenen Welt wiederherzustellen, über die sich auch noch der wahnsinnige Hass des Herrn der Finsternis und seiner Anhänger ablehnt. Die Rune, die den toten Helden bis nach Valhall begleitet, der im äußeren und inneren Kampfe fiel, ist Gibur. Im Saal der Helden Wotans wird sie mit der Rune Is vervollständigt, doppelt gezeichnet Is-Is, Isis. Jedoch zurückgelehnt, sodass sie die Rune Gibur in das Hakenkreuz Swastika Levogira, der Wiederkehr, das des esoterischen Hitlerismus verwandeln kann. Das heißt, in Valhalla hat der Held seine Walküre Isis wiedergefunden, die den verletzten Körper des Helden wiederherstellt und ihn mit unsterblicher Materie umgibt, mit roter Vraya. Dieses wunderbare Mysterium ist der Höhepunkt des esoterischen Hitlerismus im Orden Wotans. Der Held hat sein irdisches Leben im Kampf gegen den Feind und für seinen Führer gegeben. Er ist der Einherjer, der in Valhalla unsterblich wird, auf das Swastika Levogira vertrauend, das der Wiederkehr, das die Rune Gibur erweiterte. Es liebend, verehrend, ihm bis zum Ende folgend und das Leben opfernd, wenn es erforderlich ist, wenn die Gelegenheit dazu gekommen ist. So wird er sich gerettet, seine Walküre wiedergewonnen, die Unsterblichkeit erlangt haben. Denn das Blut der Helden steht Wotan näher als das Gebet der Heiligen. Der Kriegerheld bedarf insbesondere der Ehre und der Treue, der Glaubenskraft im Glauben beharrend, bis dass der Vril die bewunderte Sache glaubt. Treue zum Führer in diesem Kampf der inneren und äußeren Verwandlung, in dieser echten Auferstehung des Fleisches. In der Himmelsburg wird das heilige Feuer bewahrt, die Feuersäule des Vril, dessen Widerschein ich eines Tages auf dieser zweiten Erde in Kendarnath und in Badrinath in Indien, in den Tempelburgen Shivas und Vishnus im hohen Himalaya finden sollte. Auch Montsegur war eine Tempelsburg, in welcher das Feuer des Gral bewahrt wurde. Es wurde den Katharern vererbt. Sie fanden es in den Ruinen einer noch älteren westgotischen Burg und brachten es während des Endkampfes in Sicherheit, treu dem Mysterium und der Überlieferung, dem Gotteslehen, das einige dieser Reinen, Amiel, Eikhart, Huga und Poitevin, im Blute führten, im Gedächtnis des Blutes, wie die Agotes und Kagots. Dieser Name einer verschwundenen Rasse der Pyrenäen hat mit Gut, Gott, zu tun. In Wahrheit sind die Agotes Nachkommen der Weiße Goten, der Westgoten oder Weisen Goten, Anhänger des Lutzbeel, die die Runen kannten und im 3. und 4. Jahrhundert das gesamte Languedoc und die Provence im heutigen Südfrankreich beherrschten. Vom polaren Hyperborea, von Asgard, der Himmelsburg, von Valhalla kamen die göttlichen Vanen und Asen. Es ist durchaus wahr, dass die Teutschen, die Teutonen, die Arier, Nachkommen der himmlischen Götter und Halbgötter sind. Sie verloren ihre Göttlichkeit, als sie sich mit den Tiermenschen vermischten, mit den Automatenrobotern, mit den Kindern der Erdenmenschen. Man wird auch verstehen, warum einige Wesen und Völker sich Kinder der Sonne, Kinder der Venus nannten und weshalb die Viras von Tiahuanaco und der Inkas behaupteten, dass ihre Vorfahren Huiracocha, Mama Ocla, Mama Cocha, Kontiki und auch Quetzalcoatl weiße Götter waren und weiter, dass diese von den Sternen in Vimanas und leuchtenden Scheiben gekommen waren. Das Buch Enoch teilt uns eine Liste von Namen derjenigen Engel mit, die auf die Erde heruntergekommen waren, um den Menschlichen die verschiedenen Künste wie Ackerbau, den Handel und den Krieg zu lehren. Den Frauen brachten sie die Kunst bei, sich zu schmücken und schön zu machen. Diese Engel paarten sich dann mit diesen Frauen und vermischten sich mit den Kindern der Menschen. Im Buch Enoch werden aber die semitischen Namen der auf die Erde gekommenen angegeben. Das Buch war auch in jüdische Hände geraten, jedoch hat die nordisch-hyperboreische Überlieferung die Namen ihrer Götter Asen bewahrt. Es sind dieselben Tuatas von Danann der irländischen Sage, die Kauravas und Pandavas des indoarischen Heldenepos Mahabharata. Es sind auch die griechischen und römischen Götter. Sie ändern nur ihre Namen. Hier sind die Götter, dort waren sie die Herren von Hyperborea, von Asgard. Die Asen sind folgende: Bur, der Erbauer, und Bestla, die Tochter der Riesen, Buri, der Sohn. Es folgten Wotan, Herr des Himmels, und Frigga, die Königin der Asen. Mit ihnen regieren Thor, Donar, Herr des Klimas, und Thrud, von enormer Kraft. Kinder Wotans und Friggas sind Baldur, der Versöhner oder Retter der Welt, Hödur, der Unglücksbringer, Vidar, der Rächer, Heimdall, der Bewacher des Himmels, Freya, der Segnende, und Freya, die immer frohe. Tyr ist der Ase des Schwertes, Mimir, der Riese des Eis, Loki, der Blutsbruder der Asen. In Asgard, am Hofe von Wotan und Frigga, folgen dann die Walküren, die Schildjungfrauen, in der Gemeinschaft der Asen, das heißt die Jungfrauen der schwarzen Sonne, beschützt von glänzenden Schildern, und die Einherjer, die in Valhalla wieder auferstandenen Helden, im großen Versammlungssaal der Asenburg in Hyperborea. Es wird immer auffallen, dass die Götter Sidas durch eine einzige Eigenschaft ausgezeichnet werden, wie Freya die Heitere, Hödur der Unglücksbringer, Tyr der Gott des Schwertes, Thor der des Hammers und so fort. Das ist genau darauf zurückzuführen, dass sie Götter sind, die sich außerhalb der Zeit oder in einer anderen Zeit befinden, in der die Ewigkeit, das bedeutet die Unbeweglichkeit, regiert. Ein jeder verhält sich in seinem Ausdruck so, wie es ihm zusteht oder wie er ihn darstellt. Und so sollte es auch mit dem Tode für denjenigen sein, der aus der Zeit ausgestiegen ist, dem die Zeit zu Ende gegangen ist. Noch besser, der aus der Bresche aller Universen ausgestiegen ist. Und das kann er nur auf Wotans Pferd mit 8 Beinen erreichen oder über die 8 Pfade Buddhas oder über die 8 Türme der Burg Friedrichs II. Von Hohenstaufen, Castel del Monte. Auch über die 8 Seiten der Tempelbauten oder über den Turm der Einweihungsburg der SS in Wewelsburg.